Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 841 an Schiller. Ihrer Einladung werde ich diesmal, mein werter Freund, nicht folgen können. Den Rocken, den ich angelegt habe, muss ich auch gleich abspinnen und abweifen, sonst gibt es von neuem Unordnung und das Getane muss wiederholt werden. Unserm guten Prinzen will ich ein schriftliches Lebewohl sagen, grüßen Sie Herrn von Wollzogen vielmals und wünschen ihm eine glückliche Fahrt. Mein hiesiger Aufenthalt ist mir ganz erfreulich, sogar hat sich einiges Poetische gezeigt und ich habe wieder ein paar Lieder auf bekannte Melodien zustande gebracht. Es ist recht hübsch, dass Sie auch etwas der Art in die Mitte des kleinen Zirkels bringen. Mit Schelling habe ich einen sehr guten Abend zugebracht. Die große Klarheit bei der großen Tiefe ist immer sehr erfreulich. Ich würde ihn öfters sehen, wenn ich nicht noch auf poetische Momente hoffte und die Philosophie zerstört bei mir die Poesie und das wohl deshalb, weil sie mich ins Objekt treibt. Indem ich mich nie rein spekulativ erhalten kann, sondern gleich zu jedem Satze eine Anschauung suchen muss und deshalb gleich in die Natur hinausfliehe. Mit Paulus, der mir den dritten Teil seines Kommentars über das Neue Testament vorlegte, habe ich auch eine sehr angenehme Unterhaltung gehabt. Er ist in diesem Wesen so von Grund aus unterrichtet, an jenen Orten und in jenen Zeiten so zu Hause, dass so vieles der heiligen Schriften, was man sonst in idealer Allgemeinheit anzustaunen gewohnt ist, nun in einer spezifischen und individuellen Gegenwart begreiflich scheint. Er hat einige meiner Zweifel sehr hübsch in der Totalität seiner Vorstellungsweise aufgelöst, dass ich recht vergnüglich mit ihm übereinstimmen konnte. Auch lässt sich über manche Maximen, die bei so einer Arbeit zum Grunde liegen, mündlich mancher befriedigender Aufschluss geben, und am Ende ist ein Individuum immer willkommen, das eine solche Totalität in sich einschließt. Das Englische der Gita Govinda habe ich nun auch gelesen und muss leider den guten Dahlberg einer fuscherhaften Sudelei anklagen. Jones sagt in seiner Vorrede, er habe dieses Gedicht erst wörtlich übersetzt und dann ausgelassen, was ihm für seine Nation zu lüstern und zu kühn geschienen habe. Nun lässt der deutsche Übersetzer nicht allein nochmals aus, was ihm von dieser Seite bedenklich scheint, sondern er versteht auch sehr schöne, unschuldige Stellen gar nicht und übersetzt sie falsch. Vielleicht übersetze ich das Ende, das hauptsächlich durch diesen deutschen Mehltau verkümmert worden ist, damit der alte Dichter wenigstens in der Schöne vor ihnen erscheinen möge, wie ihn der englische Übersetzer lassen durfte. So viel für heute, doch füge ich noch hinzu, dass von ihrem Gartenverkauf hier und da gesprochen wird. Man zweifelt, dass sie das Gewünschte dafür erhalten werden, doch muss man das Beste hoffen. Die Schlüssel werde ich im nötigen Falle bei Hufeland holen lassen. Ein freundliches Lebewohl. Jena, den 19. Februar 1802. G.